Du bist die Flosse aus der Gosse und gehörst ins Hirngeschosse. Schäme dich, hier ist das Ziel. Wir sind nur einer und nicht zehn. Es ist das System, das dich weckt. Das System, das erschreckt. Das System, die dich stinkt. Du hast dich umsonst geschämt. System ist da und du bist behindert.